willkommen zu einer neuen Episode des Uncasts. Die Nummer 277 ist heute angesagt. Da funkt es im Wohnzimmer. Tja, das Thema heute: TP-Link bzw. der OnHub Google Router. Was ist da zu beachten, beziehungsweise bringt das Teil überhaupt, was es verspricht? Die News, dann einige interessante Meldungen, die Community war diesmal auch recht aktiv und deswegen auch noch wegen der letzten Folge gab es noch was zu sagen, wegen dem Problem. Also die Folge war rechtzeitig online, gell? Nun gut, ich fange mal mit dem Thema an, und zwar, wie vor einiger Zeit ja bekannt wurde, ist der OnHub Google Router original von TP-Link, was ich natürlich äußerst gut finde, weil die Router von TP-Link sind außerordentlich gut und waren bisher auch sehr, sehr zuverlässig. Da habe ich sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und dieser OnHub Router, das ist schon eine interessante Geschichte. Ich habe ja da gesagt, wo da der Schwerpunkt darauf liegt, nämlich auf ganz einfache Einrichtungen. Nun hat sich noch ein anderer zugesellt. Also dieser Google OnHub Router, der kommt von TP-Link. Ja, und den wird's übrigens auch geben in Deutschland, und zwar, da gab es eine Pressemeldung, also ich glaube, nächstes Jahr soll er rauskommen. 229 soll der, glaube ich, kosten Euro. Ja, also sehr schön, muss ich sagen, mir gefällt das Teil. Aber es hat so ein paar Schwächen. Deswegen sind einige Leute erfreut gewesen, als Asus einen weiteren OnHub-Router angekündigt hat und damit klar gemacht hat, dass diese OnHub-Router quasi eine Serie sind. Also so, sagen wir mal, wie bei Android TV, ja gut, da gibt's ein offizielles Gerät von Google, und dann gibt's halt auch noch viele andere Geräte, und so ist es eben hier auch. Wie gesagt, das offizielle, das Originalgerät kommt von TP-Link, die bringen also diesen Google-Router, und Asus hat ebenfalls einen sogenannten OnHub-Router. Ja, die haben eine Funktion hinzugefügt. Man kann jetzt also per Handbewegung, ja, die Geschwindigkeit erhöhen. Also man muss hier nur zuwinken, ja, oder drüber winken, und dann wird die Geschwindigkeit erhöht. Was soll denn das? Ich will immer maximale Geschwindigkeit haben, ohne dass ich winken muss. Aber ansonsten sind aber die technischen Daten recht identisch. Auch leider, dass eben nur ein Ethernet-Port dran ist, und das ist natürlich nicht gut. Ja, ganz klar, die Zielgruppe ist natürlich sind natürlich die Leute, die ein Smartphone haben, Tablet und so weiter, und eben mit Kabel dann immer viel am Hut haben. Laptop hat man ja auch normalerweise kein Kabel, da komme ich gleich noch dazu. Aber so viel Kabelverbindungen, so die Überlegung, brauchen dann die Leute wohl nicht. Das sehe ich allerdings ganz anders. Gerade jetzt zum Beispiel mit den Smart-TV-Geräten, ja, mit den Streaming-Geräten, die es jetzt gibt, und der immer problematischeren WLAN-Frequenzaufteilung in den Gebieten, ja, ist eben diese Wi-Fi oder die Wi-Fi-Only-Verbindung eben alles andere als gut. Also ich habe zum Beispiel das Smart-TV und die PS4 direkt an den Router angeschlossen, sowie natürlich meinen Laptop. Tja, mein Laptop, wenn ich den stationär betreibe, dann ist hier ein kabelgebundenes Internet angeschlossen, denn die Datenratung über Wi-Fi sind bei mir gnadenlos schlecht. Ja, das hat auch wenig mit dem Router zu tun, sondern einfach deswegen, weil die Frequenzen hoffnungslos überlastet sind, selbst 5 Gigahertz Frequenzen. Sehe ich da ganz locker, wenn ich also selbst mit meinem, also mit dem Chromecast beispielsweise, wenn da gestreamt wird, und dann gehen die Datenübertragung dermaßen runter, wenn ich auch gleichzeitig mit dem Laptop dann eben ins Internet will. Und wenn ich hier das per Kabel anschließe, habe ich fast volle Geschwindigkeit. Beim 100-Megabit-Anschluss merkt man eben mal von 5, 6 Megabit Streaming nicht so viel, ja, wenn alles gut läuft. Aber beim WLAN merkt man das dann schon. Ja. Also auch hier diese theoretischen Daten, Übertragungsdaten über das Wi-Fi kann man so natürlich nicht halten. Sobald mehrere Geräte funken, gehen die Datenübertragungsraten runter. Deswegen, eigentlich ist es heutzutage sogar umso wichtiger, dass so viel Geräte wie möglich an einen LAN-Port angeschlossen werden, weil eben die Netze, die Wi-Fi-Netze in zum Beispiel in Ballungsräumen oder in Mietwohnungen hoffnungslos überlastet sind. Einige Firmen forcieren das Problem sogar noch, indem zwangsweise beziehungsweise ohne dass der Kunde das speziell beantragt, noch zusätzlich zu dem eigenen Wi-Fi-Netz automatisch noch ein Kunden-Wi-Fi-Netz gemacht wird. Und das muss man auch kompliziert ausschalten lassen, wenn man das nicht will. Da muss man also über die Seite des Anbieters gehen. Das kann man im Router selbst gar nicht machen. Und da wird dann dieser Dienst deaktiviert. Ja. Und das ist schon ziemlich heftig, meiner Meinung nach. Keine Ahnung, was da in die Leute da reingefahren ist, die diesen Router designt haben. Weil es gibt noch mehr als Schickimicki. Und wie gesagt, gerade jetzt ist das umso heftiger. Also von meinem 100-Megabit-Anschluss waren zeitweise nur noch 3 bis 4 Megabit Datenübertragung zur Verfügung. Das geht natürlich nicht, ne? Kabelgebunden locker 96, 97 Megabit reelle Übertragungsraten. Gut. Also hier sieht man ein großes Problem. Auch wenn dieser eine Port ein Giga-LAN-Port ist, ist es einfach nicht. Ja, effektiv, wenn ich jetzt hier einen Switch anschließe, ja, teilen sich dann die gesamten Geräte an diesem Switch den einen Anschluss, und wenn das eben zu viele Geräte sind, ist das auch wiederum nicht optimal. Das ist einfach blöd. Ja, das ist einfach blöd. Also ich kann es, wie gesagt, verstehen, wenn man einfach einen Router haben will, nur das geht daran vorbei, weil dieser Router zwar einfach zu benutzen ist, aber so viele Funktionen hat entsprechend, auch vom Preis her so teuer ist, dass das eben eher Leute anspricht, die eben die besonderen technischen Funktionen haben wollen, ja, die da eben angeboten wird, weil es wird gleichzeitig auch noch mit guten Empfangsleistungen geworben, ja, mit zukunftssicheren Technologien, zum Beispiel mit dem Bluetooth Smart Ready oder 802.15.4 Ready. Also wer das jetzt liest und weiß, was das ist, der ist eigentlich schon wieder nicht mehr geeignet für den Router, weil das Teil nur von den Anschlüssen her und so weiter nur gedacht ist für Anfänger. Ja. Und das ist eigentlich schon ziemlich schade, finde ich, ja, dass es so ist. Keine Ahnung, was da los ist. Naja. Wir werden sehen, wie diese Router überhaupt ankommen. Mal abgesehen von den fehlenden LAN-Ports ist es eine schöne Sache. Manchmal würde ich mir auch das wünschen, dass es ein bisschen einfacher ist, als ich die, als ich den, also den Original Chromecast, der lief überhaupt nicht zusammen mit dem Router, wie ich schon das öfteren gesagt habe. Mit dem neuen Chromecast geht's, aber auch da habe ich müssen einen Konfigurierungsmarathon machen. Da hätte ich mir natürlich schon gewünscht, dass es, ach, so ein Router, ne? Einfach nur die Geräte anschalten, schon klappt alles. Nur, das hat auch seine Nachteile, ne? Also sicherheitstechnisch kann man da eben nicht mehr so stark eingreifen, ja, und dann eben solche Sachen wie fehlende Grundausstattung, das geht nun mal nicht. Also, naja. Ah ja, das Fire TV habe ich vergessen, das ist auch noch über LAN angeschlossen bei mir. Das Fire TV. Und das muss sein. Ganz klar. Jo. Also, einfacher Router ist super. Ja, aber wenn man es zu einfach macht, dann wird es sogar noch komplizierter. Nämlich dann, wenn die Leute hier feststellen, okay, ich habe jetzt alles hier in Betrieb und was passiert denn jetzt hier? Das ist ja grottenlangsam. Ja, Mist. Sollte man nicht machen. Ja. Also LAN ist noch nicht tot. Und es wird's auch nie sein. Jedenfalls nicht bei mir, weil die LAN-Verbindungen sind im Vergleich zu WLAN unendlich viel besser und stabiler. Und sicherer. Viel sicherer obendrein. Ja. Das muss man mal sagen. Puh. Ich komme einfach mal zu den News. Ich könnte jetzt noch ein bisschen lamentieren über diese On-Hub-Google-Router. Aber was ich eigentlich wichtig sagen wollte, es gibt eben diese Reihe, ja, von TP-Link und jetzt von Asus und möglicherweise auch bald noch von anderen Herstellern. Ja. Vielleicht findet sich hier auch ein Hersteller, der einen On-Hub-Router anbietet mit den entsprechenden Funktionen wie das Google Original, aber zusätzlich doch es hinbekommt, statt einem Port vier Ports, wenigstens unabhängige vier Ports zu integrieren. Das wäre doch was. Jo, bei den News war diese Woche das Huawei Play 5X in meinem Fokus. Ja. Das Teil kommt erstmal in China raus. Ob das in andere Gefilde kommt, ist fraglich, aber ich finde, es ist erwähnenswert, um auch mal wieder klar zu zeigen, dass bei uns, ja, sagen wir mal, für das Geld auch nicht immer die optimalen Modelle auf den Markt kommen. Ja. Dieses gut designmäßig muss ich sagen, gefällt mir das überhaupt nicht. Ja, weil es auch so wirklich iPhone ähnlich aussieht, das mag ich überhaupt nicht. Ich finde das Design, wie ich schon öfters gesagt habe, grottenschlecht. Und entsprechend können natürlich die Telefone, die diesem Design nacheifern, in meinen Augen auch nicht besser sein, ja. Eher noch schlechter. Aber für ein 3 GB-Modell, 3 GB Hauptspeichermodell, kriegt man hier ein interessantes Gerät, $220. Ja, das ist umgerechnet, das ist schon mal nicht schlecht. 5,5 Zoll Display, 1,5 GHz Snapdragon, 615 Prozessor, Octa-Core und 13 Megapixel Kamera hinten, 5 Megapixel Selfie Power Kamera, ja, und dann 3000 Milliampere Akku. Das Ganze natürlich dann auch mit den LTE, NFC ist übrigens eingebaut, sehr schön, Dual-SIM-Support, ja, Dual-Band-Wi-Fi, das heißt, es geht auch da, und Bluetooth Class One, also Version 4.0, und damit ist es eigentlich vom Preis-Leistungs-Verhältnis her sehr gut. Eine 2 GB-Variante, 2 GB Hauptspeicher, ansonsten gleiche technische Daten, kann ich natürlich nicht empfehlen. Gibt es für $157 sogar. Also das ist schon was. Ja, wenn ich mir das so das Nexus 5X angucke, übrigens der Name ist nur Zufall, für 479 Euro, ja, komme ich auch nochmal dazu, dann sage ich mal, ja, mit der gleichen Ausstattung fast. Interessant, ja. Gut, gibt ein paar Details natürlich, aber trotzdem, ja, wie gesagt, nachher komme ich nochmal dazu. Gut, also das Your Way, das würde ich mir sogar wünschen in Europa. Ja, wäre sicherlich eine gute Konkurrenz, aber vielleicht wollen sie sich auch ihr eigenes Geschäft da nicht kaputt machen. Schließlich steht ja jetzt bald das total überteuerte Nexus 6P an, das ja von Huawei kommt, da wollen die vielleicht nicht ihr eigenes Geschäft kaputt machen. Tja, Nintendo übrigens hat ein erstes Smartphone-Spiel in Anführungszeichen veröffentlicht. Ja, das war angekündigt, ein Spiel. Beziehungsweise hat es nicht veröffentlicht, hat die Ankündigung veröffentlicht. Das muss ich auch noch sagen. Und zwar für März 2016. Und ich kann euch sagen, vielleicht waren ja die Erwartungen zu hoch, aber diese wurden heftigst enttäuscht. Man muss schon sehr positiv gegenüber Nintendo sein, um das überhaupt als Spiel zu bezeichnen. Miitomo heißt das Ganze. Und, naja, ist mehr so ein so diese Avatars, die es da gibt bei Nintendo, diese Miis, ja. Und naja, das ist halt so ein, ach, ich weiß nicht, interaktives Mii-Treff-Spiel eben in Anführungszeichen. Ja, das ist mehr eigentlich mehr eine Communications-App, also eine Nachrichten-App, ja, für Wii-Spieler. Also, naja, also ich weiß nicht genau. Das ist nichts Halbes, nichts Ganzes. Also, ehrlich gesagt, Schrott. Ja, muss man ganz klar sagen, Schrott. Ich kann es überhaupt gar nicht verstehen. Ich habe da gedacht, jetzt kommt ein schönes Nintendo-Spiel heraus, ja, wo sich Jung und Alt dran erfreuen können, so wie man es auch auf den Konsolen gewohnt ist und Gameboy. Nein, jetzt kommt so ein Ding raus, ja, das so vollkommen uninteressant ist. Und das bei den Erwartungen. Das hat dann auch gleich die Börse quittiert. Mit einem massiven Kursverlust. Die Börse bestraft Nintendo eben wegen dieser Enttäuschung über diese Smartphone-App. Ja. Und das finde ich überhaupt gar nicht gut. Also das ist nichts Ganzes und nichts Halbes. 9% ist die Aktie deswegen gefallen. Und da kann man auch nur sagen, yep, das ist richtig so. Ja. Aber ganz ehrlich, also wer so schon anfängt, ja, in den Smartphone-Markt einzusteigen, der hat eigentlich schon verloren. Sehr, sehr schade, dass Nintendo diesen Weg gegangen ist. Damit sind sie fast wieder raus aus dem Spiel. Also nächstes Jahr, 2016, soll es ein Spiel auch geben, bei dem man Pokémon-Figuren über den Smartphone-Bildschirm eben suchen und fangen kann. Ehrlich gesagt, auch das hört sich schon wieder so an, als ob das nur so ein Zusatzbonus-Ding ist. Kann man vergessen, ja, vergessen. Die Leute wollen jetzt endlich ein Nintendo-Game haben auf dem Smartphone. Und wenn es das nicht gibt, dann verkauft Nintendo eben keine Software da drauf. Fertig. Ja, dann machen sie da eben kein Geld damit. Es ist nicht mehr aufzuhalten. Ich habe mich ja auch jahrelang gewehrt dagegen. Aber Smartphone und Tablets hauen alles weg beim Spielen und wer dort kein Spiel mehr hat, wird die Jugend nicht mehr erreichen. Ganz einfach. So sieht's aus. Tja. Und die älteren Leute erst recht nicht. Gut, also Nintendo ein trauriges Kapitel. Wenn man so eben startet, ist es nicht gut. Trauriges Kapitel auch die neuen Nexus-Geräte. Ja, ich sag's knallhart, trauriges Kapitel. Denn wie ich schon angekündigt habe, die Preise sind ja ganz, ganz übel in Deutschland. Der Anfang macht das 5X, das geht ja eigentlich noch, 6P wird noch schlimmer, aber auch hier das 5X mit 16 GB Storage nur, ja, hat hier sage und schreibe einen Preis von 479 Euro und das ist natürlich nicht gerade das, was man atemberaubend nimmt. Auch ansonsten sind die technischen Daten eher mau. 5,2 Zoll Display, dann ja, Gorilla Glass 3 und eine Kamera mit 12,3 Megapixel. Was ist noch hervorzuheben? 5-Megapixel-Kamera vorne für die Selfies. Snapdragon 808 mit 1,8 GHz, Hexacore, 64-Bit CPU, also auch hier noch nicht mal ein Octa-Core. Eine Adreno 418 GPU, 2 GB Arbeitsspeicher und das bei einem neuen Nexus 5X. Das ist echt mies. Kann ich absolut nicht empfehlen, so leid mir es tut. Es tut mir auch wirklich weh, das zu sagen, weil ich ja eigentlich ein Nexus-Fan bin. Ich liebe Stock-Android, ja. Und ich mag die Nexus-Reihe, die ist wichtig für Android. Aber dieses Phone, damit tut man Android so keinen Gefallen, denn das sind möglicherweise die Referenzgeräte, nach denen sich auch dann Leute richten, die jetzt generell eine Beurteilung abgeben. Ja, wie sieht's aus im Android-Sektor? Und da muss man das sagen, nee, so nicht. So nicht. Ja. Nicht zukunftssicher, definitiv 16 GB ist lachhaft, der Preis nicht okay. Ja. Und das Einzige, was da hervorzuheben ist, ist die offenbar gute Kamera, die wurde schon getestet und da wurden ganz gute Ergebnisse erzielt. Ja. Also das ist vielleicht ein Pluspunkt. Auch der Akku haut einem nicht von Socken. 2700 mAh Akku. Ist auch nicht so, ist zwar nicht schlecht, aber auch nicht jetzt wirklich der Hammer. Ja. LTE Kategorie 6, okay, gut, schön. Und ja, die ganzen Sensoren natürlich an Bord, so wie es gehört. Port ist da USB Type-C, das ist ein kleines Highlight. Ja. Aber ehrlich gesagt, mit 16 GB, ja. Ich weiß nicht. Da kann man den USB Type-C auch nicht richtig ausnutzen, bei der Datenübertragung jedenfalls. Und zum Laden, okay, gut, ne? Ja, wisst ihr es ja, ne? Tja. Tja, ich würde jetzt gerne was Positiveres sagen. Ja, vielleicht, es gibt noch einen Chromecast mit dazu. Also wenn ihr jetzt einen Nexus 5X bestellt, dann kriegt ihr kostenlos einen Chromecast mit dazu. Das ist was, ja. Gegenwert etwa 40, oder 40, circa 40 Euro. Wenn man es braucht, kann man da vielleicht dann sich den Preis damit eben noch versüßen. Wenn man jetzt gar keinen Chromecast will oder einen schon hat, dann bringt einem das auch nicht so viel. Ja. Gut, wie auch immer. Es ist jetzt offiziell 479 Euro für die kleine Version mit 16 GB. Entsprechend mehr kostet dann natürlich auch die 32 GB Version. Da muss ich gerade mal gucken. 32 GB kommt dann auf 529 Euro. Boah. Das ist ein Preis. Da kriege ich sogar schon ein Telefon mit viel, viel besseren Leistungsdaten. Tja, ein Urteil wurde gefällt übrigens auch wegen der Ungleichbehandlung von Kunden. Ich hoffe, Google hört da richtig zu, denn meiner Meinung nach könnte das auch durchaus ausgelegt werden auf die unterschiedlichen Preise, die es bei den Nexus-Geräten gibt. Auch HTC soll hier ruhig mal die Ohren spitzen. Das geht nämlich gar nicht mit dem HTC A9. Und hier hat die EU-Kommission jetzt interveniert und zum Beispiel dem Disney-Konzern verboten, dass die Karten für das Pariser Disneyland, und damit sind die Pauschalurlaube gemeint, nicht wie viele denken, die Eintrittskarten für den Park, ja, sondern die Pauschalpreise für einen Urlaub dort zu machen, ja, mit Übernachtung und Hotel und allem drum und dran, ja. Und da war es nämlich so, dass in verschiedenen Ländern in der Tat, ja, zu verschiedenen Preisen angeboten wurden. Das heißt, wenn man die Reise von Frankreich ausgebucht hat, auch wenn es an der Grenze war, dann war das einfach günstiger. Natürlich alles mit selber anreisen, ganz klar. Das heißt, es dürfte da ja keine Rolle spielen, als zum Beispiel in England. Und in Deutschland war es sogar noch teurer als in England. Also wer von Deutschen aus bucht, der hat die ganz große Arschkarte. Entschuldigung, habe ich das jetzt gesagt. Ja, also diese Karte hat er jedenfalls gezogen. Das war wieder so schnell. Tja, und deswegen greift jetzt die EU-Kommission da ein und verbietet hier dieses also rigoros und will also, dass dies sofort ein Ende hat. Und damit ist natürlich auch meiner Meinung nach gefragt, weil das auch hier angesprochen wird, dass da wohl hier nochmal geschaut werden muss über die einzelnen Preise. Denn auch wenn das nicht innerhalb der EU ist, ja, die Preisaufschläge, ja, sollte dennoch hier sichergestellt sein, dass es nicht so große Unterschiede gibt. Nämlich, es soll hier grenzüberschreitend die gleichen Einkaufsbedingungen und die Lieferkonditionen gemacht werden, ja, so dass eben nur mit objektiven Gründen, ja, wie zum Beispiel unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen, ja, eben hier eingegriffen werden kann in den Preis, und zwar so, dass auch nur diesem Grund entspricht. Ja, das heißt, das Argument zum Beispiel, dass in den USA ja keine Mehrwertsteuer draufkommt, ist zwar nur bedingt richtig, weil es kommt natürlich schon drauf, nur dass die bei diesem Preis eben in den meisten Staaten, nicht in allen, in den meisten Staaten eben nicht mit drauf ist. Aber gut, plus 19%, ja, ist zwar auch schon eine Frechheit, weil das interessiert mich ja eigentlich nicht, ob wie der Preis dort gestaffelt ist und nicht, ja, es interessiert mich nicht als Kunde, aber das lasse ich mir trotzdem noch gefallen. Aber mehr nicht. Ganz einfach, mehr nicht. Und wenn die dann das eben denken, dann müsste das natürlich ein Fall für die Wettbewerbshüter sein, die dann auch einschreiten müssen. Ja, und wenn so eine Firma das Telefon nicht anbieten kann, dann sollen sie das eben nicht auf diesem Markt offiziell vermarkten, dann importieren wir es selbst, ja, und sparen dann jede Menge Kohle. So ist ja der Import dann verboten, das geht also nicht. Ich kann dann also nicht hingehen und kann das dann in den USA regulär bestellen, weil ich ja automatisch weitergeleitet werde auf die deutsche Seite dann, ja, oder je nachdem, wo man das bestellt. So dass man also keine Möglichkeit hat zu sagen, okay, ich übernehme den Zoll und die Mehrwertsteuer selbst, ja, und da würde man nämlich bei einigen Produkten sogar noch sparen können, trotz dem Ganzen, trotz der Zollgebühr, ja, und damit meine ich nicht die Mehrwertsteuer, trotz der Zollgebühr noch günstiger sein als dann eben hier über diese Händler. Also gut. Da kommt vielleicht noch was auf Google zu, hoffentlich auch auf HTC, damit das mal vielleicht gerügt wird hier, dass es so nicht mehr geht. Google Fotos übrigens hat ein neues Update bekommen. Und tja, weil ich ja auch nicht mit der Kritik an unseren europäischen Freunden zurückhalte, ja, muss ich sagen, also es gibt eine Funktion, ja, bei Google Fotos, um Leute zu erkennen. Ja, das ist zum Beispiel, wenn ich sage, okay, ich möchte jetzt hier alle Fotos von meiner Bekannten sehen, ja, so und so. Und dann gehe ich dorthin und klicke da drauf und schon sieht man alle Bilder mit dieser Person drauf. Die Gesichtserkennung funktioniert ausgezeichnet. Aber das geht nur, wenn man nicht in Europa wohnt. So sieht's aus. In Europa ist diese Funktion nicht freigeschaltet. Klar, warum? Ja, weil hier so arg gejammert wird. Aber Google hat eine andere Funktion freigeschaltet in Europa, in Deutschland. Und zwar kann man jetzt die Gesichter von Leuten ausblenden. Verpixeln. Ja, das ist ja typisch deutsch. Ja, das passt ja. Jetzt können wir endlich auch die Gesichter wegpixeln. Gut, bei einigen ist es vielleicht ganz okay so, dass man die Gesichter wegpixelt. Aber trotzdem, es ist schon ziemlich heftig. Was ist da los? Dabei vergisst man aber auch eins. Es gibt dann eine Art Gesichtserkennung, auch in Deutschland, denn es muss ja erstmal erkannt werden, dass dort ein Gesicht überhaupt ist. Ja? Und dann kann ja ausgewählt werden, wer verpixelt wird. Also muss eine Gesichtserkennung muss im Hintergrund funktionierend laufen, ja, aber wir haben ja nichts davon. Das ist interessant. Ich weiß nicht, wem ich da jetzt den schwarzen Peter zustecken soll. Wenn es wirklich vom Gesetzgeber her nicht legal ist, die Gesichtserkennung zu benutzen, was ich nicht glaube und was auch eigentlich zu keiner Zeit irgendwie behauptet wurde, ja, dann wäre es auch illegal, Gesicht zu erkennen, um diese auszupixeln. Ja, ganz klar. Weil dann arbeitet ja bereits eine funktionierende Gesichtserkennung, die eventuell Google auch Daten liefert. Und das wollte man ja verhindern, offenbar, ja, mit diesem Druck, den man ausgeübt hat. Und jetzt wird es hier über die Hintertür eingeführt und die Gesichtserkennung läuft quasi. Google kann die Daten dann abziehen unter dem Vorwand, ja, wir brauchen ja die Daten, um die entsprechenden Gesichter zu verpixeln. Ja. Aber es gibt keine Funktion, die uns dann was dafür gibt. Also das heißt, es gibt keine Personensuche und Personeneinordnung, so wie es eben die Leute in den USA haben. Übrigens jetzt auch, die Face Recognition ist jetzt übrigens auch in Lateinamerika, in Kanada, der Karibik, Australien und Neuseeland angeschaltet worden und auch in Teilen von Asien, im Mittleren Osten und in Afrika. Ja, genau. Und im Entwicklungsland Deutschland natürlich nicht. So sieht's aus. Jedenfalls nicht so, dass wir eben was davon haben, sondern nur so, dass Google was davon hat und dann sind offenbar auch die Datenschützer zufrieden. Weil Pixel kommt ja in Deutschland immer gut. Ja? Sogar die Hauswände. Wuhu! Oh Mann. Wenn Sarkasmus jetzt so triefen würde, dann würde jetzt aus eurem Player gerade so der Schleim rauslaufen. Ja? Komische Vorstellung. Tja, was gab's noch? Zum 127.216. Mal Chrome OS und Android S werden eins. Oder auch nicht. Ja, mal wieder ist dieses Gerücht aufgekommen. Irgendwie scheint diesmal vielleicht doch ein bisschen mehr dran zu sein. Das Wall Street Journal hat es gesagt, unter Berufung aus verschiedenen Quellen, dass jetzt endgültig Chrome OS und Android zusammen gebastelt wird und auf Laptops gebracht wird dann. Ein richtiges Dementi gibt's da nicht. Allerdings hat der neue Google-Chef, ja, wie heißt der, Hiroshi Lockenheimer, man muss dann mit dem Namen erst noch warm werden, der hat natürlich gesagt, dass es auch weiterhin dann Chrome OS geben wird. Ja, er hat sich auch selbst Chrome OS Notebooks gekauft, Chromebooks gekauft jetzt. Und ja, also er hat aber hier auch im Prinzip mit der Ausdrucksweise auch bestätigt, dass vielleicht da im Hintergrund oder dass da im Hintergrund was passiert, nur dass es auch noch weiterhin Chrome OS geben wird. Ja. Aber es wird halt probiert, offenbar Android und Chrome OS zusammenzumachen, um eben auf Laptops zu bringen. Und das Problem ist, ich hoffe, dass für Laptops dann auch in... Eigentlich ist es Mist, ehrlich. Ich hoffe, dass es dann in den Modus schaltet, der mit dem Chrome OS vergleichbar ist, weil Android ist nicht geeignet zum Arbeiten an einem Laptop. Ganz einfach, da habe ich ganz andere Bedürfnisse, Anforderungen, da müssen ganz andere Sachen laufen, als eben hier auf einem Handy. Da nützen mir auch die Apps nichts. Und da wird eben ganz anders drum gewurschtelt. Wird es aber so gemacht, wenn Android und Chrome OS zusammengeht, dann habe ich wiederum Bedenken, dass es einfach von der Größe her zu extrem wird und überhaupt nicht mehr optimiert wird. Denn dann müssen ja quasi zwei Systeme in einem stecken. Ja? Und je nachdem, wie das Gerät dann klassifiziert wird, wird in den einen oder anderen Modus geschaltet. In einigen Geräten kann ich mir vorstellen, wird es auch so sein, dass man den Modus manuell auswählen kann. Würde man das schon im Vorfeld eben entscheiden, ja, auf das Gerät kommt eben dieses diese Art von Android und auf ein anderes Gerät kommt eben diese Art von Android, dann wären immer wieder zwei Systeme, dann wäre es vollkommen sinnlos. Dann lieber eben das als Chrome OS vermarkten, und eben, dass eben dann Chrome OS die Möglichkeit bekommt, eben kompatibel Android-Apps ablaufen zu lassen. Ja. Ich würde mir es umgekehrt übrigens auch wünschen, dass vielleicht mal auch Android-Geräte kommen, die es ermöglichen, eben voll kompatibel das Chrome OS zu benutzen. Also vielleicht so ein mit Reboot und dann hat man Chrome OS. Ja. Wäre auch nicht schlecht, vor allem für die Geräte mit größerem Display, wie zum Beispiel das Galaxy View Tablet mit 18 Zoll. Das ist ja größer als ein normaler Notebook-Bildschirm, ja, so 15 Zoll, ja, 17 Zoll für die großen Notebooks. Und das Teil hat 18 Zoll. Ja, da würde ich mir ein Chrome OS wünschen, ja, weil da kann man dann schon was mit anfangen. Nun gut, die Leute haben jetzt jedenfalls Angst. Die Schulen sind schon in Panik, weil die meisten Schulen in den USA haben bereits Chromebooks gekauft und die haben jetzt natürlich Angst, dass sie bald wieder da mit einem neuen OS bombardiert werden. Wie könnte es heißen? Chrome-Droid? Ja? Oder ich weiß nicht. Nee, also Andome hört sich zu komisch an. Andome OS. Gut, aber ich hoffe, dass sich das dann noch bald auflöst, um ja dann genaueres Wissen da. Aber es wäre auch nicht das erste Mal, wie gesagt, letzten 50 Mal gefühlt war das ja immer so, dass die Gerüchte dann sich nicht bewahrheitet haben und eben Android doch noch nicht zusammengegangen ist mit Chrome OS. Ja, eine seltsame Treffen-App, sage ich mal, von Google, hat für Unruhe gesorgt. Und es macht mich auch sehr nachdenklich. Das nennt sich Who's Down? Nee, oder? Also ich weiß ja nicht, wie das jetzt wieder reinpasst. Ich habe so das Gefühl, dass Google momentan irgendwie so ein bisschen ziellos agiert. Und die eigenen Produkte oftmals schädigt, die etabliert sind schon oder die etabliert sein sollten eigentlich. Ja. Mit Who's Down wird auf jeden Fall wieder ja, werden Leute von Hangouts eventuell weggezogen. Es ist zwar keine jetzt ausgesprochene Chat-App, aber es ist eine App, um sich zu verabreden, zu treffen, zu verabreden. Und da ist dann auch eine Chatfunktion drin. Und ich weiß nicht, ob man da so naiv ist bei Google zu denken, man könnte hier streng so die Sachen kanalisieren. Ja, dass man sagt, naja gut, nur die Leute, die jetzt die App zum sich treffen wollen, benutzen. Ja, nehmen das zum Chatten und die anderen nehmen natürlich Hangouts zum Chatten. Das ist doch Unsinn. Das wird sich dann wieder vermischen. Hangouts hat sowieso, sag ich mal, nicht den besten Stand. Jetzt werden da wieder Leute weggezogen. Für einen normalen Chatdienst ist Who's Down überhaupt nicht geeignet, weil von Seriosität natürlich keine Spur. Das kommt mir mehr so vor wie eine Dating-App. Ja. Und ich weiß auch nicht, was sich da Google wieder dabei gedacht hat. Also die machen sich wieder ihr eigenes, sowieso schon kritisches System im Prinzip kaputt und kommen jetzt wieder mit etwas, was mir einfach nicht in den Kopf reingeht, dass man das so vorgeht, so agiert. Ja. Das ist mir unbegreiflich. Ich meine, die sollten sich lieber mal auf Hangouts konzentrieren und da ein bisschen Werbung machen dafür und das ein bisschen mehr pushen, ja, und mal den Leuten klar machen, dass sie die verdammt nochmal beste Chat-App standardmäßig auf ihren Geräten installiert haben, wenn sie das Android-Gerät kaufen und die sich nicht so ein Dreck wie WhatsApp installieren müssen. Ja, also das geht so einfach nicht, weil was nützt es, wenn man die weltbeste Chat-App hat? Ja, das ist ja auch noch diskussionswürdig, aber trotzdem. Und niemand nutzt sie. Ja? Und da muss was dagegen gemacht werden. Und das macht man mit PR-Arbeit, mit Werbung. mit neuen Funktionen, die integriert werden, die nur diese App bietet, ja? Und nicht mit dem Rausbringen einer App, die das noch verwässert und quasi noch einen Teil von der Nutzerschicht nimmt und in eine andere App transferiert. Also wenn diese App nicht so unsäglich unseriös wäre und auch hier richtig so für Dating und so weiter ist, dann würde ich jetzt sagen, oh, Google will eine neue Chat-App etablieren. Aber das ist keine Chat-App. Das ist eine App für Leute, die einsam sind. Das ist auch wirklich, wird auch wirklich so rübergebracht, ja. Zum Beispiel hier, slide to let friends know you're down to meet up. Ja, also dann brauchen wir nur noch so ein Slide darüber zu schieben und dann wird signalisiert, du, ich bin gerade frei, ich möchte heute was unternehmen. Cool, ne? Das ist doch für Leute mit Kontaktproblemen oder zu viel Zeit oder irgendwas. Ja? Was soll denn das? Also ich finde es überhaupt nicht so cool. Ich weiß, ich bin so ein Spießer, totaler Spießer. Ja? Aber ein Kommentar könnte man vielleicht noch hier zeigen oder sagen. Ja? Und das schreibt einer: More crapware from Google. Just another way for them to collect as much personal info on us as possible. Had enough of this alphabet soup of company. Also irgendwie, das ist, also wenn, ich will zwar jetzt nicht sagen wegen der Datensammlung, aber irgendwie, da ist kein Konzept mehr dahinter. Ich finde das so schlimm, ehrlich. Was soll denn das nur heißen? Wird's langsam Angst. Der Blackberry Brief oder Brief, keine Ahnung, was auch immer, wie ich das Teil aussprechen soll. Das ist ein gutes Retrophone, aber ohne Sicherheitsbonus. Ja. Und das hört sich zwar jetzt so total negativ an, ja, es sieht wirklich retro aus. Ja, das muss ich ganz klar sagen. Aber es hat einen Vorteil und das ist, ich glaube, da bin ich nicht alleine damit. Also quasi die Leute vermissen oft eine Tastatur, eine Hardware-Tastatur, wo man auch wenn die ganz klein ist und kleine Knöpfchen hat, ja, aber trotzdem ist es eine Hardware-Tastatur, eine richtige, echte Tastatur. Ja, und wie gesagt, ich glaube, ich nicht der Einzige, der das insgeheim ein bisschen vermisst. Jedes Mal, wenn meine Worterkennung wieder Mist baut, wünschte ich mir, ja, dass es doch eine richtige, schöne Tastatur dran wäre. So wie früher beim G1, ja. Schnelle Starttippen. Aber auf jeden Fall sieht eben das Brief damit halt auch aus, als ob das sich im Jahrzehnt geirrt hat. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Das tut mir echt leid. Aber, naja, gut, es ist ein Vorteil auf jeden Fall, dass BlackBerry schon mal Android drauf hat. Aber dieser Sicherheitsbonus, der besteht ja schon seit geraumer Zeit, auch bei den normalen BlackBerries, ja nur noch also in den Köpfen der Menschen. Ja, BlackBerry hat kein sicheres System, ja. BlackBerry hat den Sitz übrigens in Kanada. Und Kanada ist von dem Datenschutz her, also ja, unter aller Kanone. Die Regierung erlaubt sich da noch mehr als die US-Regierung, wenn es um die Daten geht. Und deswegen muss ich ganz klar sagen, man kann die Daten nicht schützen, sofern die Server bzw. die Firma immer noch in Kanada ihren Hauptsitz hat. Denn wie wir ja wissen, das ist in den USA auch nicht anders da, verlangen die Gerichte auch die Herausgabe von Daten selbst dann, wenn die Server in Europa sind. Ja, Microsoft führt da ja im Prinzip gegen die Regierung gerade ein Verfahren und hat im ersten Schritt schon verloren, ja, und ist jetzt in der Revision. Da ging es nämlich um Daten, die in Irland gespeichert sind. Die US-Regierung wollte Zugriff auf diese Daten. Microsoft hat dies verweigert und wurde vom Gericht also angewiesen, sofortigen Zugang zu diesen Daten zu gewährleisten, denn es ist unerheblich, wo die Daten gespeichert sind für amerikanisches Recht. Die US-Regierung will Zugriff haben, sofern es eine US-Firma ist, beziehungsweise diese Firma in USA eine Filiale haben. Ja. Und anders da wird es in Kanada auch nicht sein. Das muss man ganz klar sagen. Also selbst wenn hier BlackBerry sich da gegenstemmen wollte, was nie gesagt wurde, können sie das rechtlich nicht, weil es eine kanadische Firma ist. Ja. Auch das ist ganz klar zu sagen. Also ein Sicherheitsbonus gibt es da nicht. Ganz unabhängig von dem, was da drauf noch installiert ist, dieses DTEC Privacy Warning System, das können die sich sonst wohin stecken, das ist eine Nebelkerze, ja, unglaublich. Also darauf fällt doch niemand rein. Ja. Ansonsten ist das Telefon aber gut, wenn man jetzt mal hier diesen, wenn man das ausblendet, ja, mit diesem Sicherheitsfirlefanz, was eben nicht vorhanden ist, da bitte keine falschen Hoffnungen machen. So ist das Phone doch ziemlich gut. 5,4 Zoll Dual-Curved Display. Ja, das heißt also, ist an den Seiten auch ein bisschen abgeschrägt, nicht ganz so stark wie das Samsung Edge, aber sagen wir mal, die Richtung stimmt, ja. Mit einer Auflösung 1440x2560 Bildpunkte, also recht große Auflösung, viel zu groß eigentlich. Ja, das geht wieder auf die Leistung, aber okay. Das Slide-Out-Keyboard ist natürlich eins der Hardware-Features da drin. Ein Snapdragon 808 Hexa-Core-Prozessor bin ich jetzt nicht gerade so der Fan, genau wie die Adreno 418 GPU. 3 GB Speicher, immerhin 32 GB interner Speicher. MicroSD-Karten wird unterstützt bis zu 2 Terabyte. Das ist ein Wort, da kann man also viele Daten auch offline quasi speichern. 18 Megapixel Schneider-Kreuznach-Kamera, interessant. Und eine 2-Megapixel-Frontkamera. Das ist natürlich für Selfie-Fans nicht unbedingt okay. 3410 mAh Akku sieht gut aus, der Wert. Allerdings durch die hohe Auflösung des Displays wird das wohl nicht ganz so extrem lange sein. Android 5.1.1 ist drauf. Das ist natürlich äußerst schlecht, dass das hier so angegeben wird. Ich hoffe, dass also in kürzester Zeit ein Update auf Marshmallow kommt. Und der BlackBerry Brief kostet dann $699, ja, was natürlich nicht gerade billig ist für die Leistung. Immerhin, wie gesagt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel die 18-Megapixel-Kamera von Schneider-Kreuznach, die ist hervorzuheben. Und auch der Micro-SD-Karten-Support mit bis zu 2 Terabyte, auch das 5,4 Zoll Display und eben das Hardware-Keyboard. Ja. Aber jetzt so die anderen technischen Daten hauen einem nicht vom Sockel. Und $699, da schwingt eben wieder der Name mit. Und ich finde, der Name hat keinen Bonus mehr. Ja, der hat keinen Preisbonus mehr. Und es ist auch das, was es ist. Ein ganz normales Android-Phone. Fertig. Und kein BlackBerry Android-Phone. Gut. Was haben wir noch? Ja, das Asus Zenfone 2 Laser ist jetzt angekündigt. Und zwar in den USA soll es herauskommen. Oder ist schon heute rausgekommen für sage und schreibe $199. Und da guckt man doch mal, was es bei Asus da so gibt. Ich sage ja gerne Asus. Ein 5,5 Zoll 1080p Display, 13-Megapixel-Kamera, Dual-SIM, 16 GB Speicher und 3000 mAh Akku. 3 GB Hauptspeicher gibt es da und ein Octa-Core Snapdragon 615 Prozessor. Und das Ganze natürlich auch mit LTE und Gorilla Glass 4 sogar schon dabei. Und auch die Kamera hinten, die, wie der Name vielleicht schon vermuten lässt, ja, die hat auch ein Laser-Auto-Fokus-System, was für nahe Objekte doch eine recht gute Geschichte ist. Das hat sich in letzter Zeit da rauskristallisiert. Also die 16-Gigabyte-Version gibt es für $199 und die 32-Gigabyte-Version für $249. So, und da können wir auch mal gleich eine Parallele ziehen, zum Beispiel zu diesem 5X, Nexus 5X, ja, das wie viel waren es, 479 kostet, ja, mit der 16-Gigabyte-Version und 2 GB Hauptspeicher, was also hier für $199 Dollar abgegolten ist. Ja, genau. Jo, übrigens gibt es da auch im Gegensatz zum Nexus einen SD-Karten-Slot. Bis zu 128 GB SD-Karten können da reingehauen werden. Auch das ist ja gar nicht mal schlecht. Tja, die Konkurrenz ist hart, die Preise werden immer besser. Und tja, manche Hersteller raffen das wohl nicht ganz so, wie der Hase da läuft. Aber ich hoffe, dass das nicht nochmal größere Probleme gibt für diese Firmen. Denn tja, ich meine, irgendwo muss es ja sein, wenn das zum Beispiel jetzt der hohe Preis ist, und da muss es mit der Qualität stimmen. Ich habe heute einen Kommentar gerade gelesen, da hat jemand gesagt, wie toll die Qualität vom 5X ist, er hat es aber noch gar nicht in der Hand gehabt. Da muss die Qualität wirklich schon äußerst gut sein. Die ersten Tests allerdings, was Qualitätsstandards betrifft, sind also nicht gerade sehr berauschend, jedenfalls nicht durchweg. Also da gibt's, da halten sich so die Testberichte die Waage in etwa. Und da muss man ganz klar sagen, also das ist nicht die Leistungsfähigkeit, die man da jetzt erwarten würde. So, ich komme jetzt mal zu den Community-Sachen. Jetzt muss ich gerade noch mal gucken, ob denn dieses Angebot noch existiert. Also Leute, wenn ihr jetzt gerade zuhört, ja, ihr habt nicht mehr lange Zeit, nur ein paar Minuten. Ich glaube, ich kriege die Folge nicht rechtzeitig online. Also wenn ihr es jetzt hört, sofort. Nee, könnt ihr vergessen. Reicht nicht. Ach, tut mir leid. Ja, Mobile Humble Bundle von Kemco, die RPG. Ich hoffe, ihr habt es in den Community News gelesen. Auf der Community-Seite, da gab es nämlich dieses Rollenspiel-Bundle, das RPG-Bundle für ganz wenig Geld. Also ihr könnt ja selbst festlegen, wie viel ihr ausgeben wollt. Und wenn ihr also jetzt über den Durchschnitt 5,85 eben ausgeben würdet, dann würdet ihr 7 geniale RPGs bekommen im Anime-Style, wenn man so möchte. Ja gut, eins davon ist eher, naja, da hat wohl der Entwickler gemeint, da müsste unbedingt die Anime-Augen ersetzen durch so westliche Augen, aber naja, okay, gut, wenn es denn sein muss. Ja, leider nicht gelangt hat es für das Zusatzgame, das es eigentlich für $100.000 gegeben hätte. Also wenn mehr als $100.000 eingegangen wären, dann hätte es noch zusätzlichen Game gegeben. Das hat aber leider nicht gereicht. Schade, schade, weil das ist besonders süß. Night of the Earth Ends. Das hole ich mir vielleicht sogar so separat dann, weil sieht wirklich super süß aus. Und ich mag super süße RPGs. Genau. Übrigens bei einigen Games ist auch schöne Sprachausgabe dabei, in Japanisch auch, ja. Und ich weiß nicht, wo man die Soundtracks herbekommt. Leider diesmal nicht bei Humble Bundle. Vielleicht muss ich auch mal anfragen bei der Firma. Besonders hervorzuheben ist da Fortuna Magus und Eclipse of Illusion, aber auch dieses Aeon Avenger. Das sieht alles sehr, sehr schön aus und sehr schön gemacht. Und das macht doch Riesenspaß, so RPGs. Also, ne? Wie gesagt, ich glaube, das Angebot ist jetzt schon vorbei, wenn ihr das hört. Tut mir leid. Es kam leider etwas zu spät letzte Woche. Hab es zu spät gesehen. Da war der Podcast schon im Kasten. Der Netcast war schon im Kasten. Naja. Gut, ach ja, Moment mal. Nicht, dass ich die Credits unterschlage. Der Robert hat das gepostet in der Community und das wollen wir doch nicht verschweigen. Danke, Robert. So, dann haben wir noch was anderes, und zwar Google Play Music Podcasts, ja. Warum ist das kein Thema oder keine News? Ganz einfach, weil es für Europa momentan nur eine Fußnote ist. Gibt es nämlich in Europa noch nicht. Ja, sogar noch sehr deprimierend ist, hier in den USA können die Firmen bereits hier ihre Podcasts oder die Podcaster können bereits ihre Feeds hier bei Google anmelden und so weiter und so weiter. Und dann geht's ja bald los. Bei uns ist auch das noch nicht möglich. Also es werden weder Podcaster aus Europa momentan gewünscht, noch kann man das überhaupt beziehen. Und es ist schon ziemlich schade. Lizenzrechtliche Gründe, nein. Da muss jetzt Google also sich eine andere Ausrede einfallen lassen, ja, weil die Lizenzen bei den Podcasts, da muss Google keine Lizenzen haben dafür. Diese Lizenzen müssen die Podcaster haben. Kann also Google nicht sagen, ja, wir müssen die rechtliche Lage beachten, die müssen gar nichts beachten. Podcasts sind frei verfügbar im Internet und die Netcast-Anbieter müssen sich davon überzeugen, dass sie alle Lizenzen richtig anwenden und so weiter. Und nicht Google, nicht sozusagen der Client-Anbieter, wenn man so will, oder der Plattform-Anbieter. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit eigentlich. Ja. Ja, so ist es dann eben mal wieder, so wie man es sich vorstellen kann. Hier sind natürlich wieder ein paar große Podcasts genannt für die amerikanische Version, ganz klar. Ich weiß nicht, warum die schon da drin sind, wenn man eben erst sich registrieren kann. Da wurde wieder mit den Großen unter der Hand gemauschelt. Das ist, finde ich, auch nicht so ganz so toll. Ja. Und ja, wenn ihr jetzt den Uncast dann sucht, wenn ihr einen US-Zugang habt und ihr sucht den Uncast, dann werdet ihr den natürlich finden, weil ich noch nicht mal mein Netcast anmelden kann. Also noch nicht mal die Netcaster können die ihre Sachen anmelden in Deutschland. Und natürlich können die Leute auch noch das in Deutschland noch nicht benutzen dann. Also Google Play Music soll das integriert bekommen, diese Podcasts. Aber wann das dann in Deutschland kommt, das steht natürlich mal wieder in den Sternen. Ich finde es mittlerweile echt zum Jammern und ehrlich gesagt, so langsam verliere ich wirklich die Lust an dem Mist. Ganz ehrlich. Die sollen doch jemand anderen verarschen. Ganz einfach. Gut, Google Keep, das ist auch so eine Geschichte. Ich weiß gar nicht, warum ich das in die Community-Nachrichten. Doch, ich weiß, warum ich es in die Community-Nachrichten reingesetzt hat. Denn der Alexander hat das zuerst hier geschrieben, hat mich zuerst darauf hingewiesen, und zwar, dass jetzt Google Keep mit sogenannten Doodles arbeitet. Ja, das heißt, man kann jetzt zeichnen in einer Keep-Notiz, und das finde ich äußerst gut. Ja, das habe ich schon gleich genutzt, diese Funktion, ja, am Wochenende, wie ich dazu gekommen bin, sage ich gleich noch. Da hat mir ein hübsches Mädel, ja, hat mir ein Koala gezeichnet auf so eine Doodle-Notiz, Google-Notiz, Google-Keep-Notiz, ja. Also man kann es durchaus schon benutzen, um schöne Sachen zu machen, ja. Aber, Leute, ich habe das nur deswegen machen können, weil ich mir wieder eine inoffizielle APK geholt habe, denn ich habe etwa 3 Tage gewartet, ja, bis das, also von dem Zeitpunkt, wo ich das erste Mal gehört habe, dass es ausgeliefert wird und die ersten Leute davon berichtet haben, und ich habe es immer noch nicht auf dem Gerät gehabt. Dann habe ich mal am 31. dann habe ich mich dazu durchgerungen, schnell mal das Keep eine APK runterzuladen von einer Webseite und das dann zu installieren, die aktuelle Version, weil, also Entschuldigung, da ist eine Version mehrere Tage auf dem Markt und ich kriege immer noch nicht das Update in dem Play Store angezeigt. Eben hätte ich schon fast wieder einen Kraftausdruck benutzt. Also so langsam reicht mir es wirklich, echt. Ich hab die Schnauze so voll. Mensch, ehrlich. Oh. mal was Gutes. Lauter schlechte Sachen jetzt hier. Ja gut, die RPGs waren auch gut. Schlecht, dass es nicht mehr gibt. Aber was Schönes, ein neuer Podcast gibt es. Ja, die sagen tatsächlich Podcast dazu. und zwar von Teltarif.de. Und wenn ihr die Stimme vom Intro und vom Outro hört, dann wird's euch bestimmt wie Schuppen von den Augen fallen. Ja, genau, das Intro und das Outro wird nämlich vom Markus gesprochen, ja. Leider, im Podcast ist er so nicht dabei, jedenfalls nicht bei der Pilotfolge dabei gewesen. Strippenzieher und Tarifschungel Podcast heißt das Ganze. Und ihr könnt euch darauf gefasst machen, dass da ganz interessante Themen behandelt werden rund um Netz und Tarif. Und ich finde, das ist doch gerade im Hinblick auf die vielen Smartphone-Tarife, die es gibt, die man nutzen kann, sehr, sehr interessant. Und auch die Netztechnik und so finde ich äußerst spannend, dass darüber zu hören und das mitzubekommen, ja, weil es ist ja wirklich ein Thema, das ist richtig elend, ja, wenn man das selbst recherchiert und ja, die Pilotfolge lässt also schon sehr, sehr viel hoffen und schraubt die Erwartungen natürlich hoch. Erstmal ist es aus 10 Folgen, also oder auf 10 Folgen ausgelegt, aber ich bin überzeugt davon, dass wenn der Podcast gut ankommt, dass es dann auch noch weitergeht und ich bin sehr gespannt darauf. Link zu der Podcast-Seite habe ich in den Shownotes drin und da könnt ihr auch mal schon die Pilot-Episode hören und vielleicht interessiert euch das ja auch. Ja, der böse Umlaut der letzten Folge, ha, der war schuld, dass die letzte Uncast-Folge so spät bei euch eventuell auf dem Podcast-Client erschienen ist, denn tja, sagen wir mal so, nachdem ja hier immer wieder Sachen nicht eingeführt werden, ja, wie übergangen werden bei Podcasts, Integrierung bei Updates, bei den Preisen und so weiter. Also irgendwie existiert ja Mitteleuropa nicht, ja. Und vor allem nicht die deutsche Sprache, die existiert sowieso nicht. Ja, das ist nur eine Halluzination. Ja, Leute, sprecht endlich mal Englisch. Dann kann ich auch endlich mein Netcast auf Englisch machen, ja, und kann dafür vielleicht sogar noch was verdienen. Ach nee, da muss ich auch in den USA wohnen. Egal, auf jeden Fall, der böse Umlaut, ja, der war schuld. Tatsächlich in der Überschrift. Ich hatte das komplett vergessen. Ich hatte immer die Überschriften mit, also umschrieben A, E, U, E und so weiter, A, E, U, E, ne, und so, scharfes S durch Doppel-S ersetzt und so weiter und so weiter. Und das habe ich eigentlich auch da gemacht, nur ein Wort habe ich vergessen. Und siehe da, alles spielt verrückt. Die meisten Podcast-Clients konnten nichts mehr damit anfangen, mit diesem Feed, der da ankommt. Und somit lief es dann ins Leere. Das heißt, maximal hat man angezeigt bekommen, ja, da ist was, aber ja, man kann keine Datei herunterladen und entsprechend war das dann auch so beim Pocket Casts, dass die Folge erst gar nicht angezeigt wurde. Und das ist natürlich sehr traurig gewesen, aber wer war es? Wer hat mich zuerst darauf hingewiesen? Ich glaube, das kam über Twitter. Über Twitter. Da, da, da, da, da, da, da. Ehre, wem Ehre gebührt. Wer hat mich zuerst darauf hingewiesen? Ich glaube, das war der Ralf, wenn ich es richtig weiß. Da, da, da. Ja, genau, der Ralf über Twitter hat mich da angesprochen. Danke, ich konnte dann auch gleich gucken. Wobei mir der Feed natürlich erst habe ich nur den Feed kontrolliert. War alles in Ordnung. So ging ich zuerst von einem Fehler bei Pocket Casts aus. Erst als dann noch weitere Beschwerden kamen von anderen Podcast-Clients, da war klar, also gut, es kann nur etwas sein, was mit dem Podcast, mit dieser Folge zu tun hat. Und siehe da, ein Umlaut war noch in der Überschrift. Den habe ich dann rausgemacht und dann ging die Folge bei allen Podcast-Clients durch. Ja. Super, ne? Ich nicht Liebe umlaut. Weiß nicht. Das ist deprimierend sowas, ne? Ziemlich deprimierend. Ich weiß nicht, wen ich da jetzt verreisen soll, ne? Aber uns, weil wir so eine dumme Sprache haben, ne? Oder die Podcast-Client-Programmierer, weil die diese dumme Sprache nicht berücksichtigen, richtig. Keine Ahnung. Gut, App der Woche zum Schluss, was Interessantes, das ich einfach mal so gefunden habe, über eine, ja, manchmal seht ihr, hat es auch was Gutes, über eine Werbemail von Disney. Und zwar das Spiel zu dem, zu diesem Film Inside Out, wie heißt denn der nochmal bei uns? Ja, seht ihr, das fängt schon wieder an. Warum können wir es nicht einfach Inside Out nennen, den Film? Ja? Warum müssen wir das unbedingt anders da nennen? Meistens sind die Übersetzungen sowieso katastrophal. Wenn ich die jetzt hier auch finden würde, diese Übersetzung. Nein, nein, nein. Ja, schön. Gut, Leute, also Inside Out, ich weiß, es ist der neue Kinofilm von Disney. In Zusammenarbeit mit Pixar, vom The Creators of Up. Ja, und das geht hier um wunderschöne, süße Charakteren, die die Freude, Angst, Wut, Ekel und Traurigkeit repräsentieren und die im Kopf richtig hier Party feiern. Ja. Und also mein Charakter ist ja immer so heute zwischen zwischen Sadness, ja, und Anger. So die aber ihr müsst mal die Joy vielleicht hier einladen in die Sendung. Ne? Tja, dann wird es vielleicht ein bisschen lustiger zugehen, Joy. Ne? Aber gut, irgendwie hat die momentan im Kopf bei mir nicht so viel zu tun. Deswegen habe ich mir das Spiel auch heruntergeladen, habe es mir angeguckt und finde es auf Anhieb super schön, klasse. Und da ist dann Joy langsam aufgewacht, denn es ist so ein Bubble-Shooter. Ja, ihr kennt das ja, ne? So wie dieses Puzzle-Bubble oder Bubble-Bubble, ne, Puzzle-Bubble, bla bla bla, ja, wie das sich hier nennt, wo es dann ja, tausende von Clones gab. Und hier ist jetzt auch dieses eine, ich schalte gerade mal hier die Musik aus, so, ist jetzt auch hier dieses eine Spiel herausgekommen, die, was jetzt hier schön Freude verbreitet über diesen Puzzle-Shooter, denn die Charaktere an sich sind allerliebst gemacht und ganz, ganz toll. Kecke Sprüche tun das Ganze aufwerten, ja, und machen richtig Laune für weitere Sachen. Die kann auch noch was anderes sagen als uhu. Ja, irgendwann mal vielleicht. Ja, schön. Und auf jeden Fall macht das riesen Spaß, ne? Mit vor allem Special gibt's ohne Ende, ne? Ja, gibt sehr viele Specials, die hier anzuwenden sind. Und ich höre jetzt auf zu spielen, schon kann ich, irgendwie kann ich nicht reden und spielen gleichzeitig. Und ich denke, es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und es hat mir so gut gefallen, dass ich gesagt habe, okay, das muss App der Woche werden. Egal wie. Weil so eine Präsentation von zum Spiel habe ich jetzt noch nicht gesehen. Richtig toll, übrigens die Original-Synchronstimmen aus dem Film. Und gerade der Joy-Charakter ist super genial. Sadness ist auch gut, aber Joy ist wirklich phänomenal und spielt auch mit Sätzen, wenn auch immer wieder das Gleiche kommt, ja. Mit Sätzen der amerikanischen Sprache. Ich bin schon. Bin schon gespannt, die Übersetzung vom deutschen, im deutschen Kinofilm, also in der deutschen Version des Films, wie die das machen sollen. Also das ist eine gute Frage. Also wenn die das auch im Film so mit diesen Sätzen spielt, dann wird man diese Witze bei uns nicht verstehen. Ich befürchte, dass irgendwelche andere seichten Witze dann gemacht werden davon. Ja, ja, also Fehlt ja bloß, dass einer schon das was falsch versteht und schon haben wir das wieder. Amy Poehler ist übrigens die Stimme, oder Amy Poehler ist die Stimme von Joy. Könnte man gar nicht meinen, wenn man die sieht, dass das das tatsächlich die Synchronsprecher ist, genau wie die Phyllis Mist für Sadness spricht, würde ich nie im Leben drauf kommen. Aber ja, wie gesagt, die Präsentation ist richtig schön gemacht, richtig gut. Die Extras sorgen dafür, dass man jede Menge Spielspaß hat, auch über längere Zeit. Und natürlich gibt es ein In-App-System. Das Spiel ist nämlich kostenlos erstmal, aber wenn ihr dann eben mehr Specials haben wollt, dann oder mehr Leben, dann könnt ihr diese kaufen gegen reales Geld, ja, über den Play Store, um dann eben hier das Spiel voll auszukosten. Ich hab's jetzt bisher nur, natürlich nur über die kostenfreie Version gespielt. Tut mir leid. Ich bin immer so, weil mir kriegen die Firmen da kein Geld dafür bei In-App-Games, aber dafür ist manchmal auch der Frustlevel etwas größer. Denn das ist doch schon, naja, sagen wir mal, in manchen Levels dann, naja, mit ein, zwei Specials wäre das alles sofort erledigt und so muss man dann schon mal ein paar Mal probieren und dann eventuell auch noch warten, bis man wieder neue Leben hat. Das ist nämlich so wie bei den meisten Disney-Games, man kann so und so oft spielen hintereinander, dann, wenn die Leben aufgebraucht sind, muss man eine Zeit lang warten, dann laden die sich wieder auf, ja, und nach einer Zeit lang hat man dann wieder volle Anzahl von Leben, dann kann man weiterspielen. Es gibt übrigens auch vier verschiedene Spielarten dann, was ich freischalten kann und auch so solche Hindernisse in diesen Bubbles, die man nicht einfach so wegkriegen kann. Da muss man dann schon ziemlich nachdenken, wie man die wegkriegt. Die ersten Levels sind recht einfach, aber dann gibt's ein paar Ausreißer, das richtige Schwierigkeiten darstellen. Und das sind dann eben genau die Dinger, wo man sich wünschen würde, Mensch, soll ich nicht doch hier was kaufen? Ja, und mal so ein Paket kaufen für 30 Euro und dann habe ich erstmal einen Haufen Specials und rase durch die Levels. Ja. Naja. Gut, aber auf jeden Fall findet ihr das Game Inside Out Thought Bubbles, nennt sich das Ganze. Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Anregungen, Infos oder Kritik habt, nur her damit, ja, unter Google Plus Uncast oben in der Suche eingeben und dann die Uncast Community auswählen. Dort könnt ihr alles loslassen. Bitte das als Hauptanlaufstelle nehmen. Ja, dann ist es am besten. Ja, und die anderen Hörer sehen auch gleich Kommentare. Besonders wichtig war das jetzt zum Beispiel mit dieser RPG-Sache bei Humble Bundle. Ja, also wer dort regelmäßig reinschaut, der hat dann schon einen deutschen Vorteil. Und ja, die ganzen Links und Informationen findet ihr auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Wie die man die Mehrzahl denken, ja, thenetcast.com, sonst landet ihr mal anders da. Und damit wünsche ich euch eine schöne Woche, bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss! And volumes rule the world.